Nach den aus meinen Kriegserinnerungen wiedergegebenen Sätzen habe ich nach meiner Dienstentlassung am 26.10.1918 meiner Vergangenheit in der Vorkriegs- und Kriegszeit entsprechend ohne Verzug gehandelt und in ihrem Sinne gewirkt. Durch die ungeheure Hetze, die gegen meine Person aus Furcht vor ihr aufgeboten war, ließ ich mich nicht hemmen. Es wurde hingestellt, als wenn ich, der vor und im Weltkriege alles für die Möglichkeit eines Sieges getan hätte, schuld an dem Ausgang dieses Krieges wäre. Es musste dem Worte Rathenaus entsprochen werden: Es ist uns noch im letzten Augenblick gelungen, alle Schuld auf Ludendorff zu werfen. Ich kümmerte mich auch nicht um die Sabotage, der mein Wirken überall begegnete, und stellte bei meinem Handeln immer klarer und eindringlicher die Fragen, wie es denn wirklich dem Volke und dem deutschen Menschen, und um diesen handelte es sich für mich immer mehr, grundlegend zu helfen. Was ist ihnen anstelle von leeren Versprechungen zu geben? Wodurch können die Deutschen in ihrer Gesamtheit wieder wehrwillig werden und sich zu einem Volk zusammenfinden, dessen Geschick nie wieder durch einen Zusammenbruch, wie wir ihn im Weltkriege erlebt haben, gefährdet ist? Immer eindringlicher dachte ich dabei über die Frage nach, wie kam es, dass der Sieg dem deutschen Heere und dem deutschen Volke nicht wurde und mir aus der Hand gewunden werden konnte? In vielem sah ich hierüber klar, worin werde ich noch zeigen. Vieles war noch in Dunkel gehüllt. Ich war mir bewusst, dass ich mich auf Gebiete begab, in denen ich zu erforschen noch viel Einblick zu gewinnen hatte. Zeit war nicht zu verlieren. In dem ersten Teile des dritten Bandes meiner Lebenserinnerungen spreche ich eingehend über meinen Lebens- und Werdegang gleich nach dem Weltkriege. Aus dem Feldherrn wurde ein Weltrevolutionär, der einen Kampf führte, der eine noch größere weltgeschichtliche Bedeutung hat, als sie schon dem Weltkriege innewohnt. In diesem Lebens- und Werdegang kam ich auf dem Weg zur Feldherrenhalle in die Straßen Münchens. Ich muss die Leser zunächst zurückversetzen in jene Zeit der Revolution und des Zusammenbruches um die Jahreswende 1918-19 und zu Beginn des Jahres 1919. Der römische Erzberger hatte mit Zustimmung der obersten Heeresleitung den fluchwürdigen Waffenstillstand abgeschlossen. Im Westen standen die Feindtruppen in besetzten Gebieten und vergewaltigten deutsche Menschen. Im Osten war die Grenze aufgerissen. Der Pole war eingerückt, weiteres Gebiet sollte verloren gehen. Im Inneren Deutschland herrschten Revolution und Chaos. Die verjudete Sozialdemokratie rang gegen die unabhängige, noch mehr verjudete Sozialdemokratie um die Macht. Das römische Zentrum fischte im Trüben. In Berlin fanden täglich Straßenkämpfe statt. Weite Gebiete Norddeutschlands und Bayerns waren in kommunistischer Hand. Arbeiter- und Soldatenräte herrschten überall. Das Heer wurde demobil gemacht. Bei der Berührung mit der Heimat verfiel es in großen Teilen sehr bald der Auflösung. Einige Truppenteile blieben zusammengehalten, Freikorps bildeten sich. Mit den Resten des alten Heeres und diesen Freikorps konnte wenigstens äußerlich die Ordnung hergestellt werden. Aber zufolge der verderblichen Absichten der sozialistischen Regierungen und der regierenden Parteien, der Zerrissenheit des Volkes, des unheilvollen pazifistischen Wirkens weitester Volkskreise, der Verpflegungsnot sowie zufolge des sich steigernden Druckes der Feinde, der Anforderungen der Wiedergutmachung und der Kontrollkommissionen und furchtbarster Korruption blieb die Lage verzweifelt. So war wiederum mit Zustimmung der damaligen obersten Heeresleitung in Weimar der Schandpakt von Versailles angenommen, was mich unbeschreiblich tief traf und am 28.06.1919 von Vertretern des römischen Zentrums und der Sozialdemokratie unterschrieben worden. Nun sollte auch die Wehrmacht, für die ich schon vor dem Weltkriege so gerungen hatte, wie ich das in mein militärischer Werdegang eingehend gezeigt habe, allmählich auf 100.000 Mann verringert, und es sollten sogar deutsche Offiziere und Mannschaften wegen sogenannter Kriegsverbrechen den Feinden ausgeliefert werden. Ich lebte damals in Berlin, in einer mir durch den mir aus der Kriegszeit nahestehenden Major von Treuenfeld vom Generalstabe zur Verfügung gestellten Wohnung. Meine Wohnungseinrichtung selbst stand noch auf irgendeinem Möbelspeicher, wohin sie von Straßburg, wo ich vor dem Kriege Brigadekommandeur gewesen war, während desselben gebracht war. Viele deutsche Menschen suchten mich dort in ihrer Not auf und ich blieb nun mit ihnen in Verbindung. Die Not des Volkes und mein Streben, Volk und Wehrmacht zu helfen, führten mich schließlich in das Unternehmen des Geheimrats Kapp und des Generals von Lüttwitz vom 13.03.1920. Ich erlebte in ihm die ganze Unzuverlässigkeit von Mitgliedern des Offizierskorps, der sogenannten nationalen Kreise, darunter von Mitgliedern des Alldeutschen Verbandes und die Wankelmütigkeit weiter Volksteile. Ich spürte die Arbeit mir noch teilweise unbekannter Wühler und erlebte schließlich das Scheitern des ganzen Unternehmens. Und doch hätte es trotz des Versagens sogenannter Nationaler und der Vorbereitung auch noch glücken können, wenn in München General von Möhl und Ministerpräsident von Kahr, die in Bayern in Verbindung mit dem Unternehmen des Geheimrats Kapp und des Generals von Lüttwitz am 13.03. die Macht ergriffen hatten, sich offen zu den beiden eben genannten gestellt hätten. Dann hätte wohl auch das Gruppenkommando in Kassel den Entschluss gefasst, sich ihnen anzuschließen. Die Einigkeit der höheren Kommandostellen hätten den Herren Kapp und von Lüttwitz den Erfolg gesichert. Niemand hätte sich ihnen zur Wehr gesetzt. Ein Kämpfen von Reichswehr gegen Reichswehr war ausgeschlossen. Doch in München waren, wie ich heute klar sehe, schon Sonderbestrebungen am Werk. So konnte es kommen, dass die von General von Seeckt geführten Offizierskreise sich gegen General von Lüttwitz durchsetzten und ihn sowohl wie Geheimrat Kapp veranlassten, zurückzutreten. Tief und bleibend waren die Eindrücke, die ich gewonnen hatte. Sie waren mit dem Entschluss verbunden, nun auch den Urhebern der Wühlereien, die sich mir in den Kapp-Tagen so bemerkbar gemacht hatten, nachzuspüren. Es mussten die gleichen sein, die auch vom Zusammenbruch im Weltkriege die Nutznießer waren.